Deutschlandfunk. Das Feature. Je älter ich werde, desto unreiner erscheinen mir die anderen Künste. Als die unreinste, undeutlichste empfinde ich meine Kunst, die Literatur. Ich beneide die Musikkomponisten. Ich bin längst wieder zur Überzeugung meiner Kindheit zurückgekehrt, dass große Nachrichten über die Geheimnisse der Welt nur in der Musik zu gewinnen sind. Wortkomponisten werden von ihrem Material schonen, vom Unsagbaren und also einzig Interessanten sehr entfernt gehalten. Ich bin eine Wortkomponistin. Ich muss mich damit abfinden. Dass der menschliche Schlüssel zur Welt der Mensch ist. Stimmen zu einer Erzählung von Irmtraut Morgner. Ein Feature von Christine Nagel. Geboren in Chemnitz, 1933. Vater, Lokomotivführer. Mutter, Hausfrau. Über die Eltern, Schöpferisches als Selbsthelferart. Keine Bücher im Haus. Bei Kriegsende schien ihr, dass die Welt auf dem Kopf stünde. Das sichere Gefühl, das war der letzte Krieg. 1945 landet ein Koffer im Haus. Reklamhefte, Goethes Faust, ungeheure Worte, Ahnung, das gibt's auch. Irmtraut Morgners letzter vollendeter Text, im Alter von 51 Jahren, 6 Jahre vor ihrem Tod. Der Schöne und das Tier. 7. Fundsache. Natürlich sind weibliche Troubadore aus der Mode, bevor sie je in ihr waren. Guten Morgen, du Schöner, für den ich nun schreibe. In der Ausnüchterungszelle, wo die Tagesordnung hängt, zu der übergegangen werden soll. Die neue, der alte Hut. Mir ist so kalt ums Hirn. Schmerzensschreie gehören heute zum guten Ton oder zu einem, an dem man sich gewöhnt hat. Freudenschreie erwecken mitunter selbst von den Toten. Ihnen fühlte ich mich zugehörig, obgleich der gegenwärtige Weltzustand mich ausgetrieben hatte. Ich konnte unter der Erde keine Ruhe finden. Über ihr war ich noch unbehauster. Ich, Beatrice de Dia, gestorbene Comtesse und Troubadora, auferstandene Sirene ohne Stimme. Nicht tot also und nicht lebendig. Wer oder was ist weniger? Wenn man sich etwas Größeres vornehmen will, als Einzelperson oder als Gesellschaft oder als Schicht oder als Art, kann man den Beistand der Geschichte nicht entbehren. Was zum Beispiel die weiblichen Figuren der Geschichte betrifft, so sind die sehr dünn gesät, jedenfalls in der geschriebenen Geschichte, in dem, was aufgeschrieben ist. Und es ist für mich jedenfalls ermutigend, dass es neben solchen großen, also legendären Gestalten, wo die Fantasie und das Wunschdenken und die Träume von Menschen gearbeitet haben, zum Beispiel wie die Faustgestalt, dass es also viele männliche solche Gestalten gibt, dass es aber sehr wenige weibliche Gestalten gibt. Solche Grenzüberschreiter, die das Mögliche von übermorgen dachten und danach handelten und die also zu ihren Zeiten als Ketzer verschrien wurden und später als Weise gelobt wurden. Die wieder auszugraben, das ist nicht nur so eine Liebhaberei, sondern das ist Beistand. Fundsache aus den Archiven. Interviews und Lesungen von Irmtraut Morgner. 1984 stellt sie ihre Schallplatten vor. Ah, Seit etwa 15 Jahren begleitet mich ein Lied. Weniger unterhaltend, mehr drängend, bedrängend. Geschrieben hat es ein provenzalischer Troubadour des 12. Jahrhunderts, aber weiblichen Geschlechts. Ich begegnete dem Lied zuerst ohne Musik. Der Text der mittelalterlichen Dichterin Comtesse de Dia befähigte mich jäh zur Verwunderung über die Tatsache, dass es heute nicht viel mehr weibliche Troubadoure gibt als vor 800 Jahren. Und er verwickelte mich in ein Romanunternehmen, das sich zur Trilogie auswuchs. Beatrice de Dia wird Irmtraut Morgners weiblicher Faust. Und wie die wirkliche Troubadoura, eine Frau, die ihrer Zeit voraus ist. Die beiden ersten Bände der Trilogie werden sehr bekannt, in Ost und West. Den Begriff Feministin mag Irmtraut Morgner für sich nicht. Sie schreibt über ein Epochenproblem, ein Menschheitsproblem. Morgner setzt Marx'sches Denken in Literatur um. Sie siedelt die Beschreibung des Vorgangs in der DDR an. Der erste Schritt bei historischen Vorgängen ist die Änderung der ökonomischen Bedingungen. Das garantiert die DDR. Die Verbündeten für das Nahziel, Rechte der Frauen, sind die Arbeiter. 1975 ist Irmtraut Morgner davon überzeugt. Sie schreibt: Leben und Abenteuer der Troubadoura Beatrice nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura. Die Troubadoura erwacht aus 800-jährigem Schlaf und kommt ins Paris von 1968. Der erste Band endet mit ihrem Sturz aus einem Fenster in Ost-Berlin. Sie hat mit Laura, der Triebwagenfahrerin, erlebt, wie das Leben von Mann und Frau in der DDR real aussieht. Eine optimistische Bilanz. 1984, Amanda, ein Hexenroman. Die Troubadoura trägt diesmal Sirenenkostüm. Es fehlt ihr die Zunge zum Sprechen. Sie teilt sich in Laura und Amanda. Laura ist nachts Triebwagenfahrerin und tags Mutter. Amanda, die mundtote Brockenhexe, die mit anderen eingeschlossenen Seelen dem Oberteufel Kolbuk dient. Die Zeit ist eine von Atomraketen und Umweltzerstörung. Wir stehen vor der täglichen Katastrophe. Wie Hieronymus Bosch band Irmtraut Morgner die Ängste der Zeit in Bilder und holt die alten Figuren hervor. Auch Faust hat die Auseinandersetzung mit der Zauberei nicht gescheut. Irmtraut Morgner hat von ungefähr 1984 an der Konzeption eines neuen Bandes gearbeitet, der Trilogie, also der dritte Band wäre das geworden. Sie hat vorher schon an diesem dritten Band lange herumgedacht, bis 1984, und hat dann 1984 eigentlich alles, was sie geschrieben hatte bis da, verworfen. Das heißt, sie hat die Manuskripte, die Notizen zusammengebunden mit einer Schnur. Das war ein ansehnlicher Stapel und diesen Stapel nicht mehr geöffnet bis zu ihrem Tod. Sie hat 1984 neu begonnen. Und alles, was in den dritten Band tatsächlich einging, in das Heroische Testament, ist aus dieser Zeit. Der erste Text, den sie da schrieb, ist Der Schöne und das Tier. Das ist wie ein Neuansatz. Und zwar wie ein fulminanter Neuansatz. Literatur ist was für Leute in einem Zustand, die Kreativität wünschen. Das heißt, die wünschen, angeregt durch das Buch, in ihrem Leben zu blättern, ihr Leben zu lesen, ihre Erfahrungen neu zu durchdenken, angeregt werden, einen anderen Blick auf ihr eigenes Leben zu gewinnen. Das heißt also Leute, die langsam lesen, wo es nicht darum geht, Seiten zu machen, sondern wo es darum geht, zu sinnen. Guten Tag. Und ich kann dir meine Empfindung nicht erklären. Es ist eine gewisse Leere, die mir halt wehe tut. Ein gewisses Sehnen, das nie befriedigt wird. folglich nie aufhört, immer fortdauert. Ja, von Tag zu Tag wächst. Es ist leicht, das Leben zur Hölle zu machen, wenn man es mit Gewalt zum Paradies machen will. In Tübingen muss sich eine Frau gesagt haben, wenn schon zu dieser uralten Tagesordnung übergehen, dann gründlich, und schnitt sich einen Mann aus den Rippen. Ich erkenne in dem Text unheimlich viel des Diskurses der 80er Jahre, in der ich sehr involviert war, als ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Feminismus, beziehungsweise auch einfach ein Mann war in der Umgebung von sehr, den Feminismus sehr intensiv lebenden Frauen, die meine Identität sehr, sehr stark in Frage stellten. Ich erkenne das ganze Milieu wieder. Insofern finde ich auch, was die Struktur des Textes betrifft, ganz interessant, diese Idee des Wiederauftauchens, also dieser Ideen. Sich wehren heißt immer auch, sich was herausnehmen. Die Frau aus der Rippe, Garant unserer Gegenwart. Der Mann aus der Rippe, eine Hoffnung auf Zukunft. Aber Tübingen war weit und eine solche Frau unvorstellbar. Und die Provence lag hinter Siebenbergen. Guten Abend, dachte ich. Was suchst du in diesem hässlichen Viertel dieser hässlichen Stadt? Gute Nacht, du Schöne. Und dumme Frage hier. Dumme sowie zweideutige Frage bei eindeutigem Angeboten ringsum. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht. Was hat Rimbaud hier zu suchen? Die kurze Vita überliefert, dass Beatrice de Dia die Gattin von Herrn Guillaume de Poitiers war, eine schöne und edle Dame. Sie verliebte sich in Herrn Rimbaud de Rengat und dichtete auf ihn viele schöne und gute Lieder, von denen wenige in Sammlungen altprovenzalischer Troubadour-Lyrik nachzulesen sind. Ich suchte ein Dach, um meine Federn zu trocknen. Bekanntlich tragen Sirenen Federn. Und der Frühlingshimmel 1981 war nass und kalt und für Federvieh eine Zumutung. Für weißes Federvieh in Sonderheit. In Dreckwolken war mein Federkleid schnell ergraut. Andere standen zum Durchfliegen nicht zur Verfügung. Ratlosigkeit hatte mich in die Luft geworfen. Dass diese Gesellschaftsbewegungen in ihren Romanen irgendwo abgebildet würden und sozusagen zugunsten der Bewegung, nicht zugunsten des Stillstands entschieden würde. Sie hat dann in den frühen 80er Jahren gemerkt, dass das nicht geht. Dass diese Bewegungen stecken bleiben. Die Frauenbewegung mit dem ganzen Rollback, das auf sie zugekommen ist, Alternativbewegung, Friedensbewegungen, die sind alle ein bisschen eingebrochen, abgebröckelt oder haben sich verlagert vom großen Fenster der Politik weg in kleinere Räume. Und da hat sie gemerkt, sie kann dieses Konzept im Roman, im Konzept dessen, was sie schreiben wollte, nicht aufrechterhalten. Deshalb finde ich sie auch als eine der stärksten Frauenschriftstellerinnen in der DDR auch. Gleich mit der Entwicklung in der Bundesrepublik. Also so diese feministische Seite, die jetzt aber nicht so eine kalte, sagen wir mal, feministische Seite, sondern eine liebevolle. Die Suche nach der großen Liebe, die Suche nach dem großen Glück und also auch diese Sehnsucht, also das ist das, also dieses wahnsinnige Sehnsuchtsstreben, was ich auch von mir kenne, in meinen 80er Jahren, ja. Über mir Abgashimmel, unter mir sterbende Wälder. Verzweiflung trieb mich nach Süden, wo ich gebürtig bin. Von dero Lieblichkeit Provence erhoffte ich die verlorene Hoffnung, meine Stimme. Die Einsamkeit auch der Schreibenden, die Last des Zweifels, Handicap, die geistige Kondition. Morgner erinnert sich an Goethe. Wenn man sich nur im Zugriff vergreift, so ist die ganze Mühe umsonst. Sie hält Zwiesprache mit den Vorbildern, hat eine Vorliebe zum Schelmenroman des 16. Jahrhunderts, liebt die strenge Form und lässt mit Bildern das utopische Moment erahnen. Studiert hat sie auch bei Ernst Bloch, Experimentum Mundi, die Welt als Experimentierende verstehen. Vorschein einer besseren Welt. Dahin zielt ihr Schreiben, Zustände zu finden, wo der Mensch zu sich selbst kommen kann. Morgner zitiert Peter Hille, politischer Schriftsteller Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Dichter ist das Erzeugnis und der Erzeuger seiner Zeit, im Sinne der Zukunft. Ein Autor will Welt machen. Ich finde, es geht gleich eine ganze Welt auf. Also der Text hat zwar wenige Seiten Umfang, ist aber dennoch sehr, sehr umfangreich, inhaltsreich. Und das ist für mich die Idee einer Utopie oder einer Welt, in der ein anderes Leben möglich wäre. Ich dachte immer, dass meine Einsamkeit damals wegen der DDR war. Und wenn ich das heute sehe, wie viele Single-Frauen rennen rum und vereinsamen auf eine Weise, also es ist gruselig. Also Männer sicherlich genauso. Oder vielleicht schon wieder fast ins Abseits gestoßene Frauen. Also jetzt Frauen, die vielleicht einen Beruf haben und die im Leben stehen, ist nochmal was anderes. Aber die jetzt nicht immerzu in der Gesellschaft stehen, sind sehr draußen. Und die Sehnsucht nach nicht nur Anerkennung über Beruf, aber eben auch Liebe, diese Liebesbeziehung, ja, die man ja leben will. Und gerade wenn man jung ist, will man sie leben und nicht warten, dass man vielleicht irgendwann, man will jetzt leben. Das ist es doch eigentlich auch. Die Erscheinung traf mich wie ein Messerstich. Mit einem Messer im Kopf oder sonst kann man nicht denken. Erst als ich es weggeworfen hatte, ausgezogen wie einen Dorn und weit von mir geworfen und das Blech des Autoverkehrs, meldete sich mein Verstand zurück und sagte mir, Rimbaud d'Aurenga war rothaarig. Ich nahm einen Blick aus den Locken. Von rechts Beschimpfungen. Aber meine Ohren griffen nicht. Wenn sie taub gewesen wären, Wohltat. Erlösung, die ich außerhalb des Bahnhofs gesucht hatte. Außerhalb seines Dachs, das riesig hoch und weit war. Ideal, um unter seinem Gestänge sirenische Federn zu trocknen. Schwungfedern trocknen schlecht ungespreizt. Und bei einer Flügelspannweite von 2 Metern bleibt man unter Menschen nur unbemerkt, wenn deren Sinne abgestumpft sind. Wer die Hosen voll hat, parfümiert, dachte ich. Und rechnete mit der abtötenden Wirkung von aufreizenden Farben, Formen, Tönen, Gerüchen, Geräuschen, Bewegungen auf die Reisenden unter mir. Rechenfehler. Ich. Die Reizschwelle meiner Sinne lag weit unter der hier üblichen. Ich war untrainiert. Ich war sesshaft in einem Land, das anderes trainiert. Hier steht eine Reizüberflutung in ungeheurem Maße und wenn man sich also sozusagen schlecht fühlt oder deprimiert fühlt oder leer fühlt oder sowas, kann man sich über die Sache hinwegtrösten. Also man kann über diese Löcher sich irgendwie hinwegtrösten. Das mag also ganz gut sein zunächst erstmal, aber man ist nicht gezwungen, da durchzugehen. Und es ist nicht gut für die Intensität, also des Erlebens, wenn so viel auf einen einstürmt, dann ist eigentlich der Mensch gezwungen zu sagen, das mache ich nicht. Also das mache ich einfach nicht. Die Verführungen sind also groß. Man sagt ja auch immer Globalisierung, man hat so viele Wege und so. Gerade wir können ja, also ganz viele aus meinem Jahrgang waren schon im Ausland oder haben das vor. Oder man spricht dann auf Feiern mit irgendwelchen anderen Studenten, die ein Erasmus-Jahr machen oder irgendwas. Und man hat so viele Möglichkeiten, über hingehen zu gehen. Und über die ganzen Möglichkeiten, glaube ich, trauen sich einige gar nicht mehr, irgendwas zu machen. Und man bleibt nur noch zu Hause vorm Fernseher und guckt sich dann die Welt durch die Röhre irgendwie an, weil man sich nicht mehr entscheiden kann. Erschöpft floh ich den Bahnhof und gelangte ins Bahnhofsviertel, wo Menschenfleisch live zum Verkauf stand. Ich stand begriffsstutzig. Fußtritte, Faustschläge auf den Kopf, die mein Denkvermögen auch nicht anregten. Schließlich wurde ich, um mich ans Umgelegtwerden zu gewöhnen, geschmissen. Ich rappelte mich aus dem Straßendreck, langte nach einer Hand, um mich hochzurichten. In solcher Lage langt man nach allen Händen, die sich einem bieten. Mir bot sich eine einzige. Ich musste nicht wählen. Da Sirenen nur Fänge und Flügel haben, langte ich mit den Flügeln, mit beiden. Der Herr mit der orange gesteppten Jeans ergriff den rechten Daumenfittich. Als er meine schmutztriefenden Federn mit seinem Taschentuch abputzen wollte, zog er die Wut auf sich. Handgemenge, Beschimpfungen, die alle an mich gerichteten, übertrafen, weil sie zusätzlich versuchten, die Ehre abzuschneiden. Was hatte Ehre an einem Ort zu schaffen, dessen Geschäft auf der Lust einer Perversion gründete? Ich muss ein ziemlich dummes Gesicht gezeigt haben. Sirenen besitzen bekanntlich Menschengesichter. Aber mein Verteidiger schien auch nicht durchzusehen. Als uns die Flucht gelang, wurde Leda hinterher geschrien. Das Wort traf. Ich fühlte begehrliche Blicke auf meinen Flügeln. In mir Solidarität. Sie erinnerte mich an den wirklichen Rainbow Dorenga, der nicht der Wirklichkeit entsprach. Ich hatte einst auf ihn etliche Kanzonen gedichtet, die nicht überliefert sind. Nur die, in denen theoretische Liebestränen fließen, sind überliefert. Echte lassen sich nicht so handlich zu Versketten auffädeln. Also was ich sehr schön fand, war, wie sie diesen Troubadour Rimbaud beschreibt. Also der war über alle Maßen schön, aber eben ein friedliches Wesen, das Geduld aufbringen konnte, über sich das lachen, Geduld verlieren, aufbringen mit Kindern konnte. Spielen, zuhören, lieben. Über sich lachen, nicht nur Männer verlieren, oder sich, nicht nur sich, mit Kindern spielen, anderen, zuhören, lieben. Nicht nur Männer oder sich, nicht nur sich im Andern, sondern den Andern. Oder sogar den Andern in sich. Und das fand ich wirklich, wie ich sagte, ja, das ist es natürlich. Also für mich ist das Liebe. Wenn man eben nicht nur den Spiegel für sich selber braucht, sondern wirklich den Anderen eben lassen kann, wie er ist. Und dann eben nicht nur den Anderen liebt, sondern vielleicht sogar noch, wird dann eben auch schnell so kitschig, aber in dem Anderen sozusagen den wahren Kern findet, also eben den Anderen in sich liebt. Nicht nur für die Dinge, die er vordergründig macht, was er für einen Beruf hat, wie er aussieht oder wie sie aussieht, sondern eben wie er gemeint ist. Also es gibt ja so einen anderen Satz, irgendwie lieben heißt jemanden sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Den Liebesbegriff, den beschreibt sie ja dreimal oder öfter, also auch als Grundlage für Liebe in der Kindheit, also wie man mit Kindern sozusagen, wie man Kindern Liebe entgegenbringen soll. Nicht nur als emotionale Schwankung und überdimensional an sich reißen und aber wieder wegstoßen, sondern als gleichbleibende tiefe Empfindung. Und ich glaube, Kinder, die das erlebt haben, können stark lieben, können sich erstmal lieben und können dann andere stark lieben. Und das ist, glaube ich, auch diese Flucht und Sucht in und aus Liebesbeziehungen. Was an der Idee natürlich einfach ganz attraktiv ist, ist, dass man von so einem oberflächlichen oder naiven Bild von Geschlechterkampf auch einfach wegkommt. Wenn man aus dem Text den Schluss zieht, dass es um ganz speziell um Geschlechterspezifisches geht bei der Suche nach dem, was man wirklich möchte. Also sprich, dass das, was einen eigentlich daran hindert, diejenige zu sein, die frei ist und sie selbst, nur geschlechterspezifische Festlegungen auf eine Rolle sind. Also sprich, würden nur die Männer uns Frauen anders behandeln, anders mit uns umgehen und uns die Freiheit, die uns gebührt, zugestehen, dann wäre das Problem gelöst. Das, glaube ich, nämlich ist genau nicht der Fall. Das ist leider alles noch schwieriger. Einmal sprach er im Rittersaal mit ähnlichen Worten beiseite. Unser einer wundert sich jetzt schon mal, aber wir werden uns noch viel mehr wundern. Und noch ganz anders, hoffe ich. Denn es ist noch kein Ende abzusehen. Uns steht kein langweiliges Leben bevor. wenn die Damen erst tun wollen, was sie tun wollen, nicht was sie tun sollen. Was werden sie als Menschen sagen über die Männer? Nicht als Bilder, die sich die Männer von ihnen gemacht haben. Was wird geschehen, wenn sie äußern, was sie fühlen? Nicht, was zu fühlen wir von ihnen erwarten. Neulich sagte die Gattin eines Dichters, von Frauen wären keine Liebesgedichte zu lesen. Die Gattin hat recht. Nur wenige Damen möchten ihren Ruf dem Geruch der Abnormität preisgeben. Frauen ohne unterdrücktes Liebesleben gelten als krank, nymphoman. Männer solcher Art gelten als gesund, kerngesund. Kann sein, wir werden eines Wintertages nicht mehr in die Influenza flüchten müssen, um mal schwach sein zu dürfen. Kann sein, wir gestatten uns eines Tages nicht nur beim Meerrettichessen eine Träne. Ach, einmal den Hof gemacht kriegen. Öffentlich. Kann sein, wir werden eines Wintertages nicht mehr in die Influenza flüchten müssen, um mal schwach sein zu dürfen. Das ist ein Bild, was mir als Mann natürlich auch sehr gut gefällt. Dieses immer stark sein müssen, immer alles im Griff haben müssen. Wobei Frauen heutzutage genauso, wenn nicht sogar noch mehr. Ich habe mich erinnert gefühlt an ein Zitat von Oscar Wilde, der sagt, wenn doch die Menschen nur mal endlich das machen würden, was sie wirklich wollen, dann käme ein neuer Schwung und so viel Freudigkeit in die Welt, dass wir wahrscheinlich alle Krankheiten des Mittelalters vergessen und das hellenische Ideal vielleicht sogar überträfen. Aber sein Schlusssatz lautet dann, aber leider hat selbst der Tapferste von uns Angst vor sich selbst. Ich hatte diese Worte Rimbauds in meinem ersten Leben laut wiederholt, auf dass alle Höflinge sie hören konnten. Da erklärte mein Mann Guillaume von Poitiers meinen Geist für krank, führte mich aus dem Saal und hielt mich fortan in der Kemenate gefangen. Vom Verdacht der Ketzerei bewahrte mich damals mein Stand. Heute bin ich vogelfrei. Und der Traum vom wirklichen Rimbaud, der nicht der Wirklichkeit entsprach, ist passé, bevor er gelebt werden konnte. Nicht nur die weiblichen Troubadoure, sondern auch deren besingenswerte Phänomene sind aus der Mode. Sobald aufkommende Ahnungen Konturen von Weisheit verraten, die sich nicht modisch bagatellisieren lässt, wird direkt zugeschlagen mit Gewohnheit. Die meisten Schläge halten eine Troubadoura Gottlob für ein ständig in sie verliebtes, also schön hysterisches, nicht ernstzunehmendes Frauenzimmer. Also ich glaube, das hat die Frauenbewegung, glaube ich, viel zu viel gemacht, sich selber wegzusperren und dadurch sich selbst noch mehr den Stempel aufzudrücken. Irgendwie dieses verrückt, hysterisch, wie auch immer. Also dann wird man, glaube ich, gar nicht so zu ernst genommen. Opposition gegen die Männer ist platt. Es setzt auch kein historisches Verständnis voraus, obwohl historisches Verständnis in dieser Frage ungeheuer Kraft kostet. Aber die wird von uns verlangt und ich würde sagen, zur Weisheit ist sie nötig, obwohl es schwierig ist. Also einfach Opposition ist leicht, aber Kraft, eine Sache komplex zu verstehen, ist schwierig. Und eine Sache historisch verstehen heißt, sie auch in zeitlicher Langmut zu verstehen, sodass man nicht zu Kurzschlüssen kommt und dann zu einem bestimmten Rollback, was zu bemerken ist. Und zwar weltweit und zwar aus ganz unterschiedlichen Positionen her. Das hätte mir zu denken geben müssen, als ich meine zweite Stimme suchte. Meine sirenische Stimme, die mir unter Zeitdruck aberwartet wurde, unter ungeheurer Verantwortungslast. Gejagt von Rettungspflicht und Heilserwartung wegen dieser 3 Tonnen Sprengstoff, die pro Erdenbewohner bevorratet sind. Wenn die Zeit krank ist, wird Heilung in gigantischen Operationen gesucht. Es liegt vielleicht daran, dass der Stoff des Buches mit einer bestimmten planetaren Sicht gemacht ist und dass das einfach dazugehört. Das liegt daran, dass da eine Sirene diese Draufsicht hat auf den Planeten. Und da sieht man einfach die ungeheuren Zerstörungen. Für mich war dieses Bild total stimmig, dass sie so ein, dieses stumme, überirdische Wesen ist. Aber vielleicht auch aus dieser Situation, dass ich dann selber 3 Tage nicht gesprochen habe, habe ich gemerkt, wie viel man eben dann doch sagen kann und so. Obwohl sie ja sagt, sie sucht so ihre Stimme und sie macht sich auf die Suche. Aber ich fand eher, dass die Stimme so für was stand, was fehlt. Und für was eben sehr anders sein als andere und völlig rausfallen aus der Gesellschaft. Ich fühlte einen Arm auf meinem gefiederten Rücken. Ich hörte, wo wohnst du, Tier? Da ich die Frage nicht beantworten konnte, weil mir auch eine neue Zunge keine Stimme hatte geben können, starrte ich auf eine Gestalt, die im Eingang zu einem Travestielokal lehnte. Hochhackige Holzsandalen, Jeans, T-Shirt, dessen Ausschnitte vom weißen Trikotstoff knapp umrahmt wurden, Spitzenfächer, Lachsrosa mit Pailletten, Zinnobermund, schwarz-silberne Rahmen vergrößerten die Augen zu unwiderstehlichen Blickfängen. Mittelblonde, kurze Herrenfrisur. Ich blieb stehen. Heftige Bewegung des Fächers, bevor er das Gesicht verbarg. Die Enthüllung? Langsam. Wie man einen Vorhang zieht. Im Gegensatz zu Theatervorhängen entblößte der die Inszenierung, indem er sich senkte. Glitzernde Blicke, Gefallsucht abhängig. Als ich merkte, dass sie von mir auf meinen Begleiter wechselten und sich dort festbissen, ging ich. »Gefällt dir das, Tier?« hörte ich fragen. Die Anrede verstörte mich endlich. »Möchtest du mich geschminkt, Tier?« Der selbstverständliche Ton der Anrede »Tier« ging über meinen Verstand. Ich versuchte, die Verwirrung mit dem linken Flügel aus meinem Gesicht zu wischen. »Gehörst du etwa auch zu den weiblichen Wesen, Tier, bei denen Schweigen oder Nein Ja bedeutet?« hörte ich und sah, wie der Mann Spiegel und Stifte aus seinen Hosentaschen fingerte. Ich beobachtete, wie er sich bemalte und dabei Fratzen in den Spiegel schnitt. Er malte mit ruhiger Hand. Also nicht besoffen, dachte ich. Also verrückt, dachte ich. Nur einem Verrückten konnte eine Sirene in einer alltäglichen Stadt alltäglich erscheinen. Sie für mich durch die Geschichte zieht, ist dieses Thema, das nicht anecken sollen von der Gesellschaft her, aber eigentlich sein wollen, wie sie ist. Das ist so das andere Bild, was ich da sehe, dieser Wunsch, immer das Besondere, das Andere, das Exotische zu haben oder zu sein oder zu kriegen und nicht zuzulassen, dass es einfach ganz gewöhnlich ist. Das fängt am Anfang von der Geschichte schon an, wo sie sagt, dass man sich den Tag auch zur Hölle machen kann oder das Leben, wenn man versucht, es zum Paradies zu machen. Was, wenn statt Helden auf den Schlachtfeldern der Kriege, der Ehre, des Geistes und der platten Muskelkraft der wirkliche Rimbaud von Orange, der nicht der Wirklichkeit entsprach, Schule gemacht hätte? Die Helden türmten Taten auf, um zu imponieren. Immer neue messbare Taten und Untaten bis zum Abgrund hin, vor dem wir jetzt stehen. Rimbaud schminkte sich gelegentlich, um mich zu erfreuen. Betörender Anblick. Der Herr befingerte zitternd meine Fittiche, riss daran, umhüllte sich mit ihnen, versuchte sie zu entfalten, indem er ihnen seine Arme hingab, als ob er sich ans Kreuz nageln lassen wollte, klammerte dann meinen Leib und befahl: »Flieg, Tier!« Obgleich der Herr leichtgewichtig war, hatte ich Startschwierigkeiten, denn ich war ungeübt in der Beförderung menschlicher Lasten. Schließlich hob ich aber doch ab in einer ruhigen Nebenstraße. und ich flog im Smog über der Stadt 7 Runden. Der Mann wälzte im Flugwind den Kopf wie in Kissen. Mitunter streifte ich freilich schon mal eine Wand von diesen Schauderbauten, denn die Lippen waren gepolstert und die Trinität ihrer Bögen warf sich zyklamrot. Und als diese Provokation auch noch aufbrach und Zähne blitzen ließ und Gestammel hören, ging ich im Sturzflug nieder und schloss. Der Herr fiel rücklings in einen Vorgarten. Die Straßenbeleuchtung zeigte sein Gesicht blass und zufrieden. Als er sich erholt hatte, sagte er: »Danke, Tier.« Aber nach einer Weile schien ihm tatsächlich einzufallen, dass Fliegen nicht nur als Konsum des Geflogenwerdens lebbar ist. Er brach jedenfalls in die Bürovilla ein, zu der der Vorgarten gehörte, und wir liebten uns im Keller eine Nacht oder eine Woche. Als ich aus der Raserei erwachte, war ich nackt. Unter mir Papiere, Aktenordner, rundum Federn. Guten Abend, gute Nacht mit Rosen bedacht, aber mein Schöner lag nicht in Rosen, sondern in Federn. Schlief noch. In diesen Federn, die über Verwaltungspapieren verstreut lagen und den ganzen Kellerraum weisten, wälzte er sich schlafend, schnarchte sogar. In den Fetzen meines sirenischen Federkleids wälzte und räkelte er sich hemmungslos schnarchend und warf die über seine Blößen wie Omas Plumeau. »Potzmord«, schrie ich. Er blinzelte. Weg alle Schminke aus seinem Gesicht. Weggeliebt wahrscheinlich und runtergeküsst und wer weiß. Und wie weit runter war ich? Runtergekommen auf den Vogel federlos? Auf die Frau mundlos? Wer schreit denn da so auf nüchternen Magen, hörte ich klagen. »Ich nicht«, schrie ich, »ich bestimmt nicht, auch wenn ich wollte. Ich leider ganz bestimmt nicht. Find meine Stimme nie und nimmer. Hast du schon mal eine Stumme gesehen, die schreien kann?« »Dich«, murmelte der Langschläfer. Dann rieb er sich die Augen mit den Handballen, später mit den Fäusten. »Dich«, wiederholte er gähnend, aber schon deutlich intoniert und wach. Dann hellwach plötzlich. »Dich«, schrie der Nackte entsetzt zurück. »Aber du bist ja nackt!« Ich konnte es nicht leugnen, besah mich, fand meinen Wuchs nicht übel und erkundigte mich, ob die Perversität des Herrn derart spezialisiert wäre, dass ihr der Anblick einer nackten Frau als Greuel erschiene. Der Herr bestritt nachdrücklich pervers zu sein, räumte allerdings ein, dass er, vor die Wahl gestellt, eine nackte Frau lieben zu dürfen oder eine Bekleidete mit Flügeln, sich natürlich für diese Bekleidete entschiede. Für mich ist es eigentlich eine Geschichte, dass man, wenn man frisch verliebt ist und sich kennenlernt und dass man dann danach sich nochmal kennenlernt. Also das kenne ich auch von mir, als ich irgendjemanden kennenlerne und finde den irgendwie so ganz stark und toll und dann lernt man sich besser kennen und stellt fest, der ist ja gar nicht so, sondern ist ja ganz anders. Und dann muss man sich erstmal wieder überlegen, ob einem das gefällt oder nicht, was denn so ist. »Vernunft«, höhnte der Herr und kratzte fort. »Vernunft macht mich Schugge, wenn man mit einem kleinen Tier ins Bett geht und mit einer großen Frau erwacht. Frauen gibt's wie Sand am Meer, aber schöne, weiße, wilde Tiere.« Ich biss sofort zu und warf mich so lange auf dem knochigen Leibe herum, bis die Reklamation ein für allemal als ungeheuerliche Verleumdung erwiesen war. Wenn ich bedenke, wie lustig und kindisch wir waren. Und wie ich nun lebe in der Ausnüchterungszelle mit dieser neuen Tagesordnung, dem uralten Hut, freut mich selbst meine Arbeit nicht. Das Buch, das ich für dich schreibe. Er kommt ja plötzlich aus dem Nichts. Das ist das Irre. Und er wirft sich aber sofort auf das Tier. Also die Exotik eigentlich auch. Aber was ist es für ein Typ? Ein Mann eigentlich, also ein junger Mann, auch attraktiv und jemand, der vielleicht etwas erleben will mit ihr, was er mit anderen Frauen nicht erleben kann. Sie ist ja auch erstmal, glaube ich, verwundert. Also auch nach dem sexuellen Akt danach ist sie auch immer noch verwundert. Vor Freude verrückt erinnerte ich eine gewisse Meditationstechnik, die das Mittelalter von der Antike ererbt hatte. Von Sokrates her wohl, der den Prozess der Selbsterkenntnis noch geradewegs aus einer Selbstbeschauung in der Pupille eines Gegenauges hergeleitet haben soll. Pupilla heißt Püppchen. Das kleine Spiegelbild des Augenpüppchens wurde als das Selbst des Menschen angesehen, als seine Seele, sein Mittelpunkt, der als Mikrokosmos mit dem Weltauge des Makrokosmos in strahlungsfähiger Verbindung stünde. Für mich ist das eigentlich ein Text über die Utopie der Liebe zwischen Mann und Frau, eine befreite Liebe zwischen den Geschlechtern und darüber hinaus eigentlich noch eine Stufe drüber, die Vereinigung mit dem Kosmos, mit dem All, also Mikrokosmos und Makrokosmos. Und das finde ich auch deshalb das Verrückte, dass ein so kurzer Text so intensiv und dicht so eine Riesenproblematik da komprimieren kann, ja. Die Befreiung der Geschlechter in einer utopischen Form der Liebesbeziehung. Wo ist der Satz? Dass der menschliche Schlüssel zur Welt der Mensch ist. Also du musst einen Menschen lieben und verstehen, um die Welt verstehen zu können. Augenzauber. Der Sinneuntergang ist der Wahrheit Aufgang. Augenzauber verlangt Starren. Selbst- und weltvergessenes Hinstarren. Denn vermag ein Mensch eine Sache, sein Selbst oder die Welt nicht zu begreifen, so begreift ihn die Sache, ein Mensch. Ein Mensch vermag oder vermag nicht. War eine gerupfte Sirene ein Mensch? Ich hatte die Weisheiten meiner Muttersprache, die der lateinischen verwandt ist, vergessen. Ich hatte deren Botschaft überhört, die das Wort bringt. Rettungspflicht und Heilserwartung hatten mein Denken in die gigantischen Größenordnungen getrieben, die politische Weltenlenker gewöhnt sind. Weshalb von dem lateinischen Wort Orbis bei mir nur die Begriffe Erdkugel, bewohnte Erde, Himmelssphäre abgerufen worden waren. Das Wort heißt aber auch Auge. Für sie bedeutet Menschsein eben, so sein zu dürfen, wie sie ist. Keine Rolle spielen zu müssen. Beziehungsweise auch die Rolle, die sie spielt, wechseln zu dürfen. Ertrinkend in Menschenaugen begriff mich die Botschaft, dass der menschliche Schlüssel zur Welt der Mensch ist. Billiger ist sie nicht zu haben. Oder zu bewahren oder zu retten. Die ganze Menschheit lieben oder glücklich machen, Millionen umschlingen wollen, ist leicht, weil nicht nachprüfbar. Aber einen einzigen Menschen glücklich machen. Nur wer das kann, ist legitimiert und mitunter sogar befähigt, Völkern Ratschläge zu erteilen. Oder mehr. Wie offen schauen wir uns gegenseitig an? So, das ist der Art von Blick, ja, der in hier kultiviert wird, ein bestimmter Blick miteinander zu leben, ja, der sehr, anscheinend sehr, sehr offen, also ungewöhnlich offen ist. Ja, auch auf der Basis einer Verletzbarkeit geschehen muss. Ja. Also wenn man so offen miteinander ist, dann fürchtet man nichts mehr. Ich bin wieder ein Mensch, schrie ich, wirklich und wahrhaftig ein Mensch. Und wer bist du? Die Frau, die mich aus ihren Rippen geschnitten hatte, nannte mich Leander. Oder auch Desiree, was so viel heißt wie der Verlangende, der Sehnende oder auch der Erwünschte, hörte ich antworten. Desiree möchte ein Harlekin werden, sagte er. Ich möchte in diesem Zusammenhang vielleicht doch an Goethe erinnern, der auch eigentlich alle Schätze der Weltliteratur mobilisierte. Er konnte sich einen menschlichen Menschen, Homo humanus, nur vorstellen, wenn das weibliche und das männliche Potenzial in einer harmonischen Weise sich vereinen. Und das ist deutlich in seinem Stück Pandoras Wiederkehr, wo er Abschied nimmt von seiner ihn faszinierenden Gestalt des Prometheus, die ja dem Fauste verwandt ist, und diesen Prometheus ins Abseits stellt. Das ist ja nicht nur ein Mensch, der Ungeheures leistet und mutig ist und tatendurstig. Es ist ja auch ein kriegerischer. Für ihn ist in der Apotheose Pandora und Epimetheus die Zukunft der Menschheit. Epimetheus, das ist eben das Menschliche am Menschen, das, was ihn vom Tier unterscheidet, dass er nachdenken muss. Und Pandora in der griechischen Überlieferung, die ja Goethe ungeheuer faszinierte, instinktiv hat er die patriarchalische Überlagerung des matristischen Mythos weggeräumt. Für ihn war Pandora wieder die Allgeberin. Pandora, der Name heißt Allgeberin. Es war nicht wie in der Überlieferung das Wesen, was alle Finsternisse, Schrecken, Leiden und Krankheiten über die Welt bringt. Skizze für den geplanten dritten Roman der Trilogie. Irmtraut Morgner hält ein Zitat von Friedrich Hölderlin fest. Um Fragen zu stellen zum Finden der Wahrheit, muss man Fragen an das Schöne stellen können. In der Welt lesen heißt, in einem Menschen lesen. Denn die Liebe zur Welt hält der Mensch nicht aus, wenn er nicht eine liebende Seele hat. Der Roman ist nicht mehr vollendet worden. Es bleibt die Erzählung. Die Sirene hat ihre Stimme wieder. Ihr Flügelkleid ist dahin. Hat Morgner die Verkleidung der schreibenden Mahnerin abgelegt? Hat sie die Verletzungen durch Zensur und Stasi hinter sich gelassen? Hat sie sich Ernst Blochs Utopie Hoffnung in die Kunst zurückgeholt? Man könnte darüber orakeln. Ich glaube schon, es hängt damit zusammen, also dass die Frauen aus bestimmten Gründen eine Stimme gewonnen haben. Und dass sie sich herausnehmen, in diesem schwierigen Weltzustand das Wort zu ergreifen. Wenn wir diese fürchterliche Prüfung sozusagen bestehen wollen, so können wir es nicht machen, ohne an das Mögliche von übermorgen zu denken. Denn woher sollten wir die Kraft nehmen? Aus der Vergangenheit? Aus der geschriebenen Geschichte? Nein. Also wir können sie eigentlich nur aus der ungeschriebenen Geschichte und aus der Zukunft nehmen. Die Gewissheit, die man ja braucht, als Luft unter die Flügel, damit man nicht verzweifelt. Dass der menschliche Schlüssel zur Welt der Mensch ist. Stimmen zu einer Erzählung von Irmtraut Morgner. Ein Feature von Christine Nagel. Erzählerin Nicole Heesters. Sprecherin Kerstin Fischer. Komposition Gerd Bessler. Ton und Technik Ernst Hartmann und Dagmar Schondey. Regie Christine Nagel. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2008.